Glock, cops, anchors, belief, I made them stuff. Los Santos, Grand Theft Auto, riesige Villa wie 50 Cent. West Coast shit in Bands, den ich durch Liberty City lenk. Ich fahr durch die Hood, hier machen Gunten auf Testo Fitness. Hast grad ihr Ghetto-Business, missachte die Tempolimits. Im Rücken streife Polizisten, das ist ne Gegend, wo die meisten Drogen spritzen. Weißes Kosch verticken, nachdem ich der Prostituierte grundlos den Kiefer zerschlage. Steigt sie ein und bläst im Auto wie ne Klimaanlage. Mit Kilos Ghetto-Deals, wenn ich auf der Street den Rambo spiel. Gibt's Drive-By aus dem Greenwood Gangmobil. Scheiß auf Razzia, zerschießt den Kopf mit Shotgun und Kräuterfake. Drogendealer schwamm, ich bin mit vollen Koffern am Dollar-Sinn. Reicht der Strausch, gibt jetzt fertig, der Boss im Block an dich, Opfer Age. Du wirst abhängig gemacht vom Stoff wie Zocker vom Rockstar Games. Autodiebster, Drogenhandel, illegale Straßenrennen. 1, 2, 3, 4, 5 Sterne, Fahndungslevel. Nenn mich Nico Bellic, nenn mich Cloud Speed. 30 Kilo Koks im Kofferraum des 4G. Bikini Bottom, meine City, meine Streets, hier wird bei Beef geschossen. Schwamm Connection, du siehst mich über den Highway, den gelben Lambo lenken. Spring aus dem Flugzeug, zieh den Fallschirm, starte Gang Wars, Bangkok, SpongeBob, Gunshot. GTA Bikini Bottom, GTA Bikini Bottom. Ich bitte dich im Heizungskeller wie dieser Psycho Trevor. Du denkst, ich bin ein Schwamm, Nutte, das sind Einschusslöcher. Glaub, wir schneiden in dein Hals mit Gillette Kling. Pumpen dich voll Blei mit der Gatling. Michael und Franklin. Schwamm Connection, Ehrenmänner, keine Fake Homies. Wir knallen Gangster in den Arsch wie dieser Gay Tony. Schwamm kontrolliert das Gebiet, mach mit Plankton Profit, welcher auf nem Schweizer Bankkonto liegt. Komm in tiefer gelegt in Deutschland, beef mich in den Streets, du wirst dich sieben voll im Gehst und Shotguns. Liegst dann und wirst wiederbelebt von Dottern. Der Riese kredibelste im Game, ihr Opfer. Ich schieß LSPDs runter vom fliegenden Helikoptern. Schieß mit AKs in Koffern, der Schwamm, der Dope dealt. Krabb in Coke zieht, versorgt die gesamte Grove Street. Gangfights wie Bloods and Crips, Tag Nights zerballern dich. Schwarzgesicht, yo, jetzt ist die Westside im Schwammbesitz. Autodiebster, Drogenhandel, illegale Straßenrennen. 1, 2, 3, 4, 5 Sterne, Fahndungslevel. Nenn mich Nico Bellic, nenn mich Cloud Speed. 30 Kilo Koks im Kofferraum des 4G. Bikini Bottom, meine City, meine Streets, hier wird bei Beef geschossen. Schwamm Connection, du siehst mich über den Highway, den gelben Lambo lenken. Spring aus dem Flugzeug, zieh den Fallschirm, starte Gang Wars, Bangkok, SpongeBob, Gunshot. GTA Bikini Bottom, GTA Bikini Bottom. Hände hoch, Patronen im Gunlauf. Geh weg vom Alarmlauf, du wirst bedroht, mach den Schrank auf. Millionen durchs Bankraum, im Handgepäck Glock. Sie werden umgelegt vom Schwamm mit Headshots. Geiseln sterben, öffne den Banktresor mit Plastik-Sprengstoff. Der kranke Bad Boss, Geldsäcke voller Dollarscheine. Kopf in den Auspuff, verschwommen durch den Quan der Chopper-Reifen. Wir zeigen Rockerzeichen mit Fullspeed durch Vice City. Gangster, die auf Bullen schießen, Play trifft sie. Steigen von den Motorrädern an der roten Ampel, steht zwei Panamera. Wir zerren die Schwarzlutscher da raus, San Andreas. Geht beim Rumfahren im Block, der Puffstapel kommt. Die Notfall, ja, was geht, ich sag abhängen, wie Fluchtwagen kommt. Schusswechsel mitten in den Streets, gibt ein Motherfuck rein zum Parkdeck. Kugeln prallen ab an dem Panzerglas vom Privatjet. Das Militär macht sich bereit, um einzugreifen. Doch wir sind längst über die Berge, wie das Winewood-Zeichen. Bikini Bottom, meine City, meine Streets, hier wird bei Beef geschossen. Schwamm Connection, du siehst mich über den Highway, den gelben Lambo lenken. Spring aus dem Flugzeug, zieh den Fallschirm, starte Gang Wars, Bangkok, SpongeBob, Gunshot. GTA Bikini Bottom, GTA Bikini Bottom.